Peter Voss, der Millionendieb. Eine Kriminalserie nach dem Roman von E. Seliger. Peter Voss als blinder Passagier. Warschau! Warschau, Jungs, langsam! Langsam! Nicht kippen, Mensch! Fietsche! Ja, was ist los, Bruder? Heben, hab ich gesagt! Heben, nicht schieben! Kannst nicht lesen, was auf der Kiste steht? Los, Warschau! Glas ist drin, Mensch, nicht stürzen! Hummel, Hummel! Was? Moos, Moos! Hier, komm, Landsmann, fass mit an. Brauchst dich nicht genieren wegen deiner roten Haare. Los jetzt, Jungs, und hii, wupp. Langsam, langsam jetzt auf dem Fallripp. Langsam. So, hii, wupp. Vorsicht bei der Ladeluke. So. Fietsche. Jawohl. Bring mal den Rotfuchs nachher in meine Kajüte. Der hat sich ein Whisky verdient. Jawohl, Bootsmann. Hier ist der Rotfuchs, Bootsmann. Soll reinkommen. Na? Hummel, Hummel. Ja, ja, da sitzt du auf. Na, wie geht's denn immer? Michel. Ja? Lang nicht gesehen. Moment. Augenblick mal. Warte. Warte, mein Junge, das kriegen wir schon. Augenblick. Mensch! Ha? Nee, nee, das kann ich angehen. Der hatte keine roten Haare. Na, kann man ja färben lassen, ne? Was? Na, denk doch mal nach. Oh, warte, Jung, warte. Na, vor 15 Jahren auf der Schleswig. War bei Captain Henry? Ja. Mensch, jetzt haut's mich um, Peter Voss. Ja. Alter Junge. Ja. Du, ich hab dich gleich erkannt, nur die verflixten roten Haare. Nicht so laut, nicht so laut. Was ist? Also, Michelmoor, erster Schiffsjunge auf der Schleswig. Mensch, ich hab dich doch gleich am Kai unten erkannt. Verflixt und zugenäht, du, das ist eine Überraschung. Was? Ja. Ja, was willst du denn bei der Hamburg-Amerika-Linie? Ja. Mit welchem Pott bist du denn nach New York gekommen? Also, komm, nur erzähl, vertell, immer vertell. Mann, langsam, ja? Weißt du noch, wie wir in Kiel den Steuermann vertrimmt haben? Oh, du, der hat das aber auch verdient gehabt. Das war ein Schwein, war das. Wie der uns Schiffsjungen schikaniert hat, weißt du das noch? Na klar. Junge. Du, aber du, wir hatten auch immer alle Hand auf dem Kerbholz, was? Oh, zwei Jungs wie wir, weißt du noch, wie wir in Liverpool getürmt sind und dann bei den Franzosen angeheuert haben? Und dann nach Südamerika. Mensch, das war eine Überfahrt. Tja, lang ist's her, Michel. Ja, ja, und der Schiffsjunge Michel Mohr ist jetzt Bootsmann auf der Pennsylvania. Chlor, da kannst du auf Spain, Peter. Und was machst du? Ich war schon lange nicht mehr zur See. War. Du, Michel. Jo. Du musst mir helfen. Ja? Ich will mit diesem Kahn nach Europa, aber ohne Platzkarte. Ah, sieh mal an. Aha, deshalb die roten Haare. Ich hab gleich sowas in der Nase, du. Na, Mensch, du hast doch Schwein gehabt, dass ich dich hier mit der schweren Kiste am Bord gelost habe, was? Ja, das war die Masche. No. Michel Mohr als rettender Engel, wie damals bei der Prügelei in Portzeit. Junge, Junge, du, da habe ich dich rausgehauen, Peter. Du, das kannst du dich ein für alle Mal merken. Auf mir ist Verlass. Und wenn du Millionen geklaut hast, so. Hab ich, Michel. Was? Hab ich. Gleich 2 Millionen Dollar. Donnerwetter, Peter. Siehst du? Und deshalb die roten Haare. Überall in New York hängt mein Steckbrief. Da muss man sich doch ein bisschen verändern. Hör mal zu, einen richtigen Steckbrief. Ja, die Dinger hängen an allen Ecken. Aber die Sache hat einen Haken. Ich habe gar keine Millionen. Ich habe nicht mal das Fahrgeld nach Europa. Das heißt, ich hätte schon, aber ich will sparen. Ja, ja, ja, nun mal Succi Piano. Langsam, langsam. Eins nach dem anderen. Ich brauche uns erstmal einen steifen Grock. Michel, wenn uns hier nicht jemand belauschen kann, dann kriegst du alles zu hören. Mensch, dem Kerl, der uns hier belauschen will, den haue ich den Achtersteven so voll, dass er 2 Wochen lang nicht sitzen kann, du. Na gut. Ja, und wer wohnt nebenan? Hm? Oh, nebenan hat sich Fietsche in die Kose gehauen, du. Der Kerl lässt zufall auch nur ein Ohr aufzumachen, du. Warte mal, jetzt mache ich uns erstmal heiß Wasser. Junge, sonst steckt Brief. Mr. Dodd. Bitte, Mrs. Voss. Ich habe hier vor dem Hotel den Steckbrief meines Mannes gesehen und gelesen. So halten Sie unsere Abmachung, die Polizei nicht einzuschalten? So lassen Sie sich doch erklären, Mrs. Voss. Ich habe... Sie brauchen mir nicht zu erklären. Die Tatsachen sprechen für sich selbst. Entschuldigen Sie bitte. Bitte. Hallo? Hier Bobby Dodd, Hotel Metropol New York. Nein, Mr. Stokes, Ihre Millionen. Ihre Millionen habe ich noch nicht, nein. Da war keine Frage, es kann gar nicht mehr lange dauern. Die gesamte New Yorker Polizei ist eingeschaltet. Ja, selbstverständlich. Sobald Peter Voss einen Überseedampfer betreten will, wird er verhaftet. So weit sind wir schon. Danke, werde ich ausrichten. Ja? Und Sie schämen sich nicht, Mr. Dodd. Mein Mann handelt in geistiger Verwirrung. Und Sie hetzen ihm die gesamte New Yorker Polizei auf den Hals. Ja, aber ohne die Hilfe der Polizei können wir Ihren Mann hier in der Millionenstadt überhaupt nicht finden. Begreifen Sie doch. Seine Krankheit scheint schlimmer zu sein, als ich erst annahm. Also bitte regen Sie sich nicht auf. Ich bringe Ihren Mann... Ins Zuchthaus werden Sie ihn bringen. Das ist es, was Sie wollen. Aber nein, ich will ihn ins Sanatorium bringen. So, wie wir es besprochen haben. Ach, ich glaube Ihnen kein Wort mehr. Weshalb haben Sie denn diesen Steckbrief verfassen lassen? Noch dazu mit einem Bild, das ich Ihnen gegeben habe. Na, was bedeutet schon eine Fotografie? Die Identität eines Menschen ist sehr schwer festzustellen, Mrs. Voss. Und dazu... Brauchen Sie meine Hilfe. Aber ich werde... Bitte, Mrs. Voss, sprechen Sie nicht weiter. Ich weiß, was Sie sagen wollen. Was? Sie wissen, was ich sagen will? Liebe, verehrte Mrs. Voss, ich glaube, Sie ahnen immer noch nicht, was ich für Sie empfinde. Aber glauben Sie mir, diesen Plan, den Sie da in Ihrem reizenden Köpfchen hegen, bitte, ich habe ihn schon längst entwickelt. Sie haben? Ja, natürlich. Spätestens morgen wird Ihr Mann festgenommen sein. Und dann, na? Bitte, lieber Mr. Dodd. Dann werden Sie seine Identität leugnen und... Tatsächlich, das habe ich vor. Sehen Sie, so kommen wir weiter und uns näher. Nicht wahr? Hinter dem Rücken der Polizei verständigen Sie sich mit Ihrem Mann. Er gibt die 2 Millionen heraus. Er kommt in ein Sanatorium. Sie pflegen ihn. Und wenn er nicht gesund wird, dann... Und dann erklären Sie mir Ihre Liebe. Und dann wollen Sie mich heiraten. Aber dazu wird es nie kommen. Mrs. Voss, ich bin ein Gentleman. Bitte, darüber sprechen wir jetzt nicht. Ich muss für unseren gemeinsamen Plan arbeiten und auf das Polizeipräsidium. Darf ich mich jetzt empfehlen? Oh, bitte, Mr. Dodd. Sehr gut, ja. Vielleicht ein bisschen Musik? Ne? Schön. Holen Sie sich ein wenig aus. Träumen Sie. Goodbye, Mr. Dodd. Goodbye. Bis morgen. Liebe... Mrs. Voss. So, jetzt trinken wir auf Mrs. Voss, du, dass er eine fabelhafte Frau ist, dass da... wie heißt sie? Polly. Ich habe es dir doch schon gesagt. Ah, richtig, Polly? Ja. Hallo, jetzt trinken wir auf Polly. Prost! Nicht so laut, Michel. Ja. Prost. Du, aber... Oh, hier hört uns doch kein Schwein. Du, hör mal, und diese Polly, die weiß alles? Mhm. Und du hast gar keine Millionen geklaut, siehste? Und der alte Stokes in St. Louis sitzt auf seinen Kupferaktien und wartet, bis du wieder auftauchst. Oh, du, das ist eine tolle Geschichte. Peter Voss, der Millionendieb. Und jetzt schaukelst du erstmal mit der Pennsylvania nach Europa. Also noch schaukel ich überhaupt nicht. Noch liegen wir im Hafen von New York. Was? Morgen Mittag punkt 12 Uhr schaukeln wir los, das sag ich dir. Ich, der Bootsmann der Pennsylvania. Schon gut, Michel, schon gut. Aber jetzt muss ich mich hinhauen und etwas schlafen. Wie spät ist es? Gleich 11. Und wie viel Grogs haben wir bis jetzt? 11 du und einen halben ich. Na gut, dann Schluss jetzt. Ja, ich muss auch auf Deck, ich hab Nachtdienst. Also pass auf, du nimmst hier meinen zweiten Mantel und, ja, und meine Mütze. Los, zieh an, zieh an, zieh an. Na, passt ja großartig. Steuermann, halt die Wacht. So. Siehste, so, pass auf jetzt. Jetzt gehst du einfach los, gleich ja, den Gang, links an der Kajüte bis zur Treppe, mhm, dann die Treppe runter und da ist eine Tür, die führt in den Gepäckraum. Und da warst du heute Nachmittag schauen mit der schweren Kiste. Ach, da, ja. Und dann auf die Kiste, da haust dich hin. Wem gehört denn eigentlich diese Mordskiste? Das kann dir doch wurscht sein. Die gehört irgend so einem Jongleur, der will da machen, mit nach London an Varieté. Oder? Ja, also gut, also gut. Also auf der Kiste kann ich schlafen. Ja, und dann? Und dann, dann komme ich um 5 Uhr morgens und dann kriegst du dein Frühstück ans Bett und dann bringe ich dich in den Laderaum und da findet dich keiner, ist klar? Klar, Michael. Jo, und dann jetzt los, nix wie ab hier. Also gut, bis um 5. Jo. Verdammt dunkel und windig. Und das kann doch einen Seemann nicht erschüttern, Mensch. Hau ab! Verdammt. Ah, das ist die Kiste. Wie bitte? Gesundheit! Was war denn das? Ist da jemand drin? Hallo! Ja, du mach doch schon auf, Mensch! Da ist ja jemand in der Kiste. Nur das werden wir ja gleich haben. Du willst mich wohl verdursten lassen, was? Ja, wer sind Sie denn und wie kommen Sie denn hierher? Hallo, wer sind Sie denn? Was machen Sie an meiner Kiste? An Ihrer Kiste? Sie spielen doch hier nur Stückgut. Was? Das werden wir gleich haben. So, Freundchen, jetzt kommst du in die Kiste, verstanden? Ja? Kann mir nur recht sein, immer rein. Hör du, das Lachen, das wird dir schon vergehen. So. Und morgen kippen wir dich ins Meer. Hallo, hallo. Noch ein Laut und ich verstopfe dir die Luftlöcher. Na dann nicht. Ich liege hier drin sehr gut. Gut Luft. Da kommt einer. Das wird er sein. Los! Au! Au! Lass mich los hier! Peter Voss! Sie sind verhaftet! Hey, Maggie! Captain? Der Bootsmann ist von mir. Jawohl, Captain. Hey, Captain, Sie haben den Millionendieb, der ist schon an Land gebracht. Ja, weiß ich längst, Bootsmann. Aber was ist das für eine verdammte Schweinerei? Die haben den Kerl heute Nacht zwischendecks gefunden. Ja, das weiß ich längst, Bootsmann. Ja. Aber es ist eine verdammte Schweinerei, dass diese Polizisten... Ja, die hat uns der Fietsch an den Hals gehetzt. Der ist gestern Abend ohne Urlaub an Land und wollte sich 2000 Dollar Belohnung verdienen. Das weiß ich längst, ja. Bootsmann. Bin froh, dass wir dieses faule Stück los sind. Aber es ist doch... Ja, der wollte mich auch noch belassen. Ja, wenn wir wieder in New York sind, dann können Sie ja mal ein ernstes Wort mit ihm reden. Da kannst du um Spain. Aber die Schweinerei geht so weit, dass wir wegen dieser Landpolizei 5 Minuten später ablegen. Oh. Wir können alle Millionendiebe Amerikas gestohlen bleiben. Jo, Captain. Also los, dann wollen wir mal lange genug in diesem Schütthafen gelegen. Hey, Stuart. Ja? Wo wollen denn die Janses mit der schweren Kiste hin? Die kommt auf Kabine 7. Der Jongleur Frank Murray will die Kiste bei sich haben. Da sind wertvolle Sachen drin. So, na dann mal los, ab dafür. Mit dem Ding habe ich nichts wie Ärger, aber Marsch auf, Vorsicht. Vorsicht, Männer! Vorsicht! Nein, nein, nicht kippen! So, ja, aufrecht stellen, hier in die Ecke. Da nimmt sie am wenigsten Platz weg. So, gut. Hier, das ist für Sie. Danke, Mister. Trinken Sie ein Glas Bier. Brauchen Sie noch etwas, Mr. Marvel? Nein, Stuart, nichts. Sam, alter Junge, gleich ist es soweit. Nanu? Wer hat denn hier an den Schlössern gedreht? Die sind ja ganz verbogen. Guten Abend. How do you do, Mr. Murray? How do you do? Wer sind Sie? Wie kommen Sie in diese Kiste? Moment, ich darf doch näher treten. Bitte. Ach, das tut gut. Die Kiste war doch auf die Dauer etwas eng. Wollen Sie mir nicht sagen... Gestatten Sie... Peter Voss. Sie sind Peter Voss? Der Millionendieb, jawohl. Schon von mir gehört, äußerst schmeichelhaft. Sie sind nicht Peter Voss. Der Millionendieb ist heute Nacht auf dem Schiff gefasst worden. Die Matrosen erzählten, dass er vor der Abfahrt unter schwerer polizeilicher Bewachung an Land gebracht wurde. Tatsächlich, ja, aber es tut mir leid. Es handelt sich dabei offenbar um einen Irrtum. Und wie kommen Sie in diese Kiste? Mr. Merle, Ihr Kollege, er hat sich mir leider nicht vorgestellt, war etwas voreilig und hat mich eigenhändig hineinpraktiziert. Aber ich darf Ihnen versichern, ein paar blaue Flecke hat er auch abbekommen. Dann hat man heute Sam an Ihrer Stelle verhaftet. So ist der Lauf der Dinge. Sie müssen sich damit abfinden. Tja, ganz hübsch. Was? Hier, Ihre Kabine. Nur ein bisschen eng für zwei. Ja, wollen Sie denn... Ich nicht. Aber Sie müssen schon tagsüber damit vorlieb nehmen. Ich werde vorziehen, mich an Deck in der frischen Seebrise zu ergehen. Und zwar in Ihrer Maske. Als Mr. Frank Merrill. Sie glauben doch nicht. Doch, ich glaube. Ja, mein lieber Frank. Also, wenn Sie ein wenig nachdenken, werden Sie zu der Erkenntnis kommen, dass Sie völlig in meiner Hand sind. Hm. Es ist leichter, 2 Millionen zu stehlen, als einen Kollegen als blinden Passagier in einer Kiste über den Ozean zu transportieren. Diese Tatsache allein genügt... Also gut, was wollen Sie von mir? Ein paar kleine Gefälligkeiten. Zunächst ein Haarfärbemittel. Wie ich sehe, tragen Sie als Mann von Welt ein hübsches Kastanienbraun. Ja. Dem werden Sie da und dort ein wenig nachhelfen müssen, nicht wahr? Na ja, also wo ist das Mittel? Können Sie haben. Na also, Sie werden einsehen, dass ich meine roten Haare als erstes loswerden muss. So, und dann... Sie gestatten, dass ich mich ein wenig unter Ihrer Garderobe umsehe. Ja! Hier diesen gesteiften Sommeranzug. Ein Augenblick. Bitte nicht herschauen. Ja, Moment. So. Ja, der passt. Wunderbar. Also wie gut, dass wir die gleiche Figur haben, Frankie. Das trifft sich ausgezeichnet, Peter. Was sonst noch? Aber das genügt mir völlig. Ja, richtig. Die Frage Ihrer Verpflegung. Die Vorräte in der Kiste reichen für höchstens 3 Tage. Wie haben Sie sich das gedacht? Ich dachte... Also Sie haben da also nichts Besonderes vorgesehen. Gut, ich werde die Angelegenheit mit dem Steward regeln. Es wird Sie, na sagen wir mal, $50 kosten. Mich? Ja, aber selbstverständlich. Sie reisen jetzt als blinder Passagier und ich bin etwas knapp an Bargeld. Haben Sie die Millionen denn nicht bei sich? Aber wo denken Sie denn hin? Die liegen auf der Bank von England. Sicher wie in Abrahams Schoß. Selbst wenn ich ins Zuchthaus komme und die paar Jahre vergehen schnell, dann hole ich das Geld ab. Ganz einfach. So, und jetzt, ich möchte noch zum Lunch zurechtkommen. Beginnen wir mit der Prozedur des Haarfärbens. Sie werden mir dabei ein wenig zur Hand gehen, nicht wahr? Also, tun Sie den Kopf unter die Brause. Teufel, was denn das? Jetzt habe ich ja grüne Haare. Nur Geduld, jetzt werden sie nussbraun. Genau meine Haarfarbe. Na, wunderbar. Nicht wahr? Ja, wir sehen uns ja zum Verwechseln ähnlich. Ja, Sie sehen sehr gut aus, mein Lieber. Ja. Ja, kommen Sie doch rein, mein Lieber. Der Tee. Ja, da ist noch einer, ja. Und wir haben aber nur ein Billett. Es handelt sich nämlich um eine Wette, mein Lieber. Dieser Herr hier, Frankie, mein Freund, nicht wahr, wird dir sofort $20 geben, denn wir verlangen nichts umsonst. Ebenso viel bekommst du nochmal, wenn wir in Plymouth anlegen. Und guck mal, sieh dir die Kiste doch mal hier genau an, ja? Frankie ist für dich immer da drin, auch wenn er auf dem Sofa liegt. Verstanden? Und wenn du ihn gut verpflegst, lege ich noch $10 dazu. Ich meinte, na? $50. Ja? Abgemacht. Na, siehst du, mein Junge. So, und jetzt geben Sie ihm die ersten 20. Hier, bitte. Hm. Danke. Und ich gehe jetzt als Frank Merrill, der große Jongleur, an Deck. Guten Tag. Was wünschen Sie? Ich habe die Ehre, mit Herrn Bootsmann Michael Mohr aus Hamburg. Ja, und? Starten Sie, Frank Merrill, Jongleur. Ja, und? Herr Bootsmann, meine große Reisekiste samt Inhalt ist von dem Personal dieses Schiffes auf unverantwortliche Weise behandelt und beschädigt worden. Ich will Ihnen mal was sagen, Mister. Ihre Kiste hat mir schon verdammt viel Schwierigkeiten gemacht. So ein Möbel ist doch kein Handgepäck, sowas stellt man nicht in die Kabine. Michel. Wer? Alter Döstbattel. Ja. Oh. Aber diese Kiste war doch das einzige Transportmittel, das mich bei freier Taxi in die Kabine des ehrenwerten Jongleurs brachte. Peter, Mensch, du ole Mettenmoors. Ich hab dich nicht erkannt. Du siehst ja genauso aus wie dieser traurige Fritz. Wo hast denn du deine roten Haare, hä? Du siehst ja. Weg! Der Jongleur kann auch Haare färben. Steht mir gut, ja, das Braun, was? Donnerlittig, Jung. Du bist doch allen über. Wie kommst du denn in die Kiste von diesem Merrill? Da steckte sein Kompagnon drin. Den hab ich rausgeschmissen. Naja, und den haben die Polypen dann statt meiner verhaftet. Junge, das geschieht dem Kerl recht, du. Ja, und du spazierst jetzt hier als Mr. Merrill auf den Achterdeck, du. Oh, Peter, du, wenn da mal ein Go-Guy, du. Ja, was soll denn da schiefgehen, Michel? Den Jongleur habe ich kirre gemacht. Der wagt sich nicht mal bei Nacht aus der Kabine. Zu futtern bekommt er, dem geht's gar nicht schlecht. Ja, na gut, schön. Und wenn die in New York rauskriegen, dass sie einen Falschen erwischt haben? Ja, dann sind wir doch längst in England und ich bin über alle Berge. Oh, prima, du, das soll dir mal erst einen nachmachen, du. Na, immerhin, mein lieber Michel, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, dass du dir keine allzu großen Sorgen um mich gemacht hast. Was? Auch noch Sorgen um dich machen, wenn so wie du gebaut bist. Oh. Du sag mal, dieser Captain Krasemann ist ja ein ganz patenter Seebär, was? Was? Den Captain kennst du auch schon? Na, warum denn nicht? Ich habe eine Viertelstunde auf der Kommandobrücke mit ihm geplaudert. Mensch, das ist ja toll. Na, wieso? Das ist doch das Natürlichste von der Welt. Tja, mein lieber Mr. Merrill, Sie machen mir das Vergnügen, heute Nachmittag an meinem Tisch mein Gast zu sein, nicht? Aber Herr Kapitän, natürlich. Was? Und du gehst dahin zu diesen Ringelpies mit anfassen? Mein lieber Michel, das ist ein Fashionable 5 o'clock Tea. Das gesellschaftliche Ereignis an Bord. Alle sind gespannt auf mein Erscheinen. Du siehst doch, ich habe mich in Schale geworfen. Der beste Anzug von Mr. Merrill. Das muss man ihm lassen. Dieser Kerl hat Geschmack. Ja, na, dann mal los, Peter. Ich komm nach. Sally! Bravo, bravissimo. Tja, das war mal schön, ne? Großartig, Mr. Merle. Sagen Sie nur, Mr. Merle, wo haben Sie nur so gut Hamburgisch schnacken gelernt? Tja, meine Mutter, Klein Erna, war Hamburgerin. Ja. Ja, und was mir noch fehlte, brachte mir mein allerbester Freund Michel Mohr bei. Bootsmann, ich gratuliere Ihnen zu Ihrem allerbesten Freund. Grüß und Preck, ihr Jung. Warum haben Sie mir nie von ihm erzählt? Ach, na ja, nur bei unserer Freundschaft, da redet man nicht viel drüber, Captain. Und dann treibt sich dieser Kerl ja immer in der Weltgeschichte rum. Mal taucht er auf, dann ist er wieder verschwunden. Ich kann ja nicht immer hinter ihm her sein wie ein Kindermädchen. Nee, nee, kann ich doch nicht suchen dauern. Bravo, Michel. Wissen Sie, Captain, wenn man mich sucht, dann findet man mich meistens nicht. Oh, das nenne ich einen richtigen Künstler. Mr. Merle. Ich habe von Ihren großen Erfolgen an den Weltvarietés gehört. Ich hoffe, Sie werden uns heute Abend an Bord etwas zum Besten geben. Also, Captain... Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Keine falsche Bescheidenheit. Ich bestehe darauf. Captain. Und ja, was gibt's denn, Mignon? Ein Funktelegramm, Captain. Oh, das hat Zeit bis morgen. Ist äußerst dringend, hat der Funker gesagt. Und die warten in New York auf Antwort. Tja, in New York? Ja, da gibt's schon her. Donner Kino, mach was. Wo ist denn wieder meine Brille? Ob den Ace, Captain, ob den Ace. Ach jo, richtig, ja, richtig. Kapitän, Grasemann, norddeutscher Leutschiff, Pennsylvania. Das ist doch eine Schweinerei. Diese verdammte Landpolizei, der Teufel soll sie holen. Was ist denn los, Captain? Ja, die haben in New York den falschen Millionendieb verhaftet. Ja, das zieht denen ähnlich. Der Richtige soll noch bei uns an Bord sein. Glauben die. Rote Haare soll er haben. Woher wollen die wissen, wenn sie erst den Falschen verhaften? Na, die können mich. Butcher! Captain? Der Funker soll zurücktelegrafieren. Rothaariger Millionendieb nicht an Bord. Kapitän Grasemann, etc., etc. Jawohl, Captain. Etc., etc. Hör ab, du lose Junge. Wer hat denn telegrafiert? Wer? Na, warten Sie mal da. Bobby Dott. Privatdetektiv. Ist auch schon wer. Ja, den Namen kenne ich. Das ist ein berühmter Mann. Mr. Merle, dieser Dot oder Dot, wie er heißt, der soll seinen Millionendieb suchen, wo er will. Nur nicht auf meinem Schiff. Richtig, Captain. Prost darauf trinken. Ja. Prost. Prost, meine Herren. Dieser Privatdetektiv scheint ein Witzbold zu sein. Er erwartet uns in Plymouth. Na, dem werde ich ein Licht aufstecken. Wieso in Plymouth, Captain? Er hat ein Flugzeug genommen und will bei mir an Bord diesen Peter Voss, den Millionendieb, abholen. Die Identität soll dann einwandfrei die Frau von dem durchgegangenen Kassierer bestätigen. Bitte, wer soll das bestätigen? Na, eine gewisse Mrs. Polly Voss. Hier steht's. Oha. Aber was kümmert uns der ganze Schwindel? Wir haben keinen rothaarigen Millionendieb an Bord. Und damit... Bastard, das ist doch die ganze Zeit meine Rede. Richtig, Bootsmann. Und Ihr allerbester Freund wird jetzt was zum Besten geben. Also, keine Widerrede. Meine Damen und Herren, Mr. Frank Merle, beliebt bei Jung und Alt an Bord, will uns jetzt die Ehre geben mit einer kleinen Darbietung. Ja. Womit wollen Sie jonglieren, Mr. Merle? Jonglieren? Nein, das ist mir leider unmöglich. Dazu schlingert das Schiff zu sehr. Ja, ich werde was singen, Captain. Ah. Wow. Los, Jungs, haut in die Tasten! In Europa und in USA, bei den Zulus und den Zanzibar, gibt's nur eins für jeden Mann. Halt dich ran, halt dich ran. Wem fliegt die gebratene Taube ins Maul? Mir nicht und dir nicht und uns nicht. Wem steigt das Glück bei Nacht über den Zaun? Mir nicht und dir nicht und uns nicht. Wir müssen uns plagen, wir wollen zerjagen, doch dem nur winkt es, der nirgends zwingt es, der lachend voll Spott sich umdreht und fragt, na was denn gewinn ich? Dem Glück ganz frech seine Meinung sagt, komm, hoppla, da bin ich. Fragt dich einer, sagt, sie können mir. Jeder sieht sich um, wer fragt nach dir. Parole heißt für einen richtigen Mann. Halt dich ran, halt dich ran. Wem fliegt die gebratene Taube ins Maul? Mir nicht und dir nicht und uns nicht. Wem steigt das Glück bei Nacht über den Zaun? Mir nicht und dir nicht und uns nicht. Wir müssen uns plagen, wir wollen so jagen, doch dem nur winkt es, der nirgends zwingt es, der lachend voll Spott sich umdreht und fragt, na was denn gewinn ich? Dem Glück ganz frech seine Meinung sagt, komm, hoppla, da bin ich. Den Mann sofort verhaften! What? Das ist der Millionendieb! Ich bin der Jongleur Frank Merrill. Hier sind meine Ausweispapiere, Herr Kapitän. Schurke, die hat er mir gestohlen. Ich habe ihn in meiner Kabine verborgen. Das ist der Millionendieb. Er lügt infam. Das ist Peter Voss, der Millionendieb. Das ganze Geld hat er auf der Bank von England. Immer langsam. Die Herren sehen sich ja zum Verwechseln ähnlicher. Aber der echte Millionendieb, der soll ja rote Haare haben. Hat er ja gehabt. Ich selbst musste ihm beim Färben helfen. Er hat mich dazu gezwungen. Moment, Mr. Merle. Nummer 1. Sagten Sie nicht, Ihre Mutter wäre in Hamburg geboren, aber in den Papieren steht Boston. Mr. Merle Nummer 2. Können Sie jonglieren? Ich bin doch Jongleur. Bitte geben Sie uns einen Beweis Ihrer Kunst. Oder schlingert Ihnen das Schiff zu sehr? Das macht mir nichts aus. Bitte die Aschenbecher, meine Herren. 1, 2, 3 und nun, hepp! Danke, das genügt, Mr. Merle. Sie sind es wirklich und kein anderer. Und wer sind Sie, Mister? Gestatten, Peter Voss, der Millionendieb. Es tut mir leid, Captain. Bootsmann. Captain. Sperren Sie Ihren allerbesten Freund ein. In die Isolierkabine. Jawohl, Captain. Schließen Sie gut ab und den Schlüssel zu mir. Und ein Funktelegramm an die Hafenpolizei in Plymouth. Millionendieb Peter Fust festgesetzt, etc., etc. Jawohl, Captain. Luft, kommen Sie. Na, mich. Und nun, meine Herrschaften, kein Aufhebens mehr. Wir werden den Tag fröhlich beenden. Musik! Peter. Tja, Scheibenkleister. Ach Mensch, du hast es auch zu doll getrieben. Hast du genaue Positionen des Schiffes? Morgen Abend sind wir doch in Plymouth. Ja, und jetzt sind wir dicht vor Khao San. Das ist höchstens eine Seemeile bis zur Küste. Na dann, mach's gut. Was, willst du wirklich über Bord springen? Na klar. Ich bin's doch gewohnt, große Sprünge zu machen. Hier ist meine Brieftasche. Pack sie ein und hinterlege sie bei der Agentur in Plymouth. Wenn die Luft rein ist, hole ich sie mir wieder ab. Geht in Ordnung. Also, mach's gut. Petri heil. Petri dank, Michel. Also, hepp! Donnerwetter, ist der Junge elegant gesprungen. Was war da los, Bootsmann? Captain, der Millionendieb ist über Bord gegangen. Soll ich ein Boot aussetzen? Ach was. Lass ihn absaufen. Da haben wir wenigstens keine Schere rein. Thank you.